Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Eyðir Lúthersson aus Island mit I'd Love. 1987, zwei Jahre vor dem Mauerfall. Damals streiften zwei Engel, Damiel und Cassiel, gespielt von Bruno Ganz und Otto Sander, durch das noch geteilte Berlin. Und einer von ihnen entschließt sich, die Unsterblichkeit aufzugeben, weil er sich natürlich verliebt hat in eine Zirkusartistin. Der Himmel über Berlin, inzwischen gut 30 Jahre alt, kommt jetzt digital aufwendig restauriert in 4K und Dolby 5.1 ins Kino zurück zur Wiederauswertung. Besser als das Remake. Außerdem treffen wir in dieser Woche im Kino eine von Marie Bäumer gespielte Romy Schneider, die ein 3 Tage langes Interview gibt, sowie den Frontmann einer linken Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern und eine Muslima aus Amsterdam, die sich radikalisiert, aber erstmal ein deutscher Superstar. 1982 wird Romy Schneider sterben. Ein Jahr vorher. Das sind 2 Journalisten. Die machen morgen Interview und Fotos mit mir. Ist das eine gute Idee? Fragt Romys alte Schulfreundin Hilde in Emily Atefs Film 3 Tage in Quiberon. Ja, aber glaubst du, es ist eine gute Idee, jetzt ein Interview zu geben, vor allem mit der deutschen Presse? Ja, meint Romy, gespielt von Marie Bäumer. Ja, meint der Sternjournalist Jürgs. Ja, meint der Dritte, der Fotograf und alte Freund, der stillschweigend die übergriffigen Fragen des Journalisten an die Schauspielerin hinnimmt. Die ist zu diesem Zeitpunkt pleite, alkoholkrank und tablettenabhängig. Kurzum, alle wollen etwas, auch die Schauspielerin, die einst die Sissy spielte. Sie möchte nämlich versuchen, ihre Wahrheit über sich, jenseits von Sissy, über dieses Interview in die deutsche Öffentlichkeit zu lancieren. Alleine für einen weiteren Sissy-Teil. Ich sage es jetzt zum allerletzten Mal. Ich bin schon längst nicht mehr Sissy und ich war es auch nie. Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und ich heiße Romy Schneider. Unglücklich. Marie Bäumer spielt Romy Schneider auf dem schmalen Grat einer Rasierklinge. Intensiv, abstoßend, anziehend, saufend, weinend, lachend, jeden umgarnend, auch den Journalisten und den Fotografen. Wer hat in diesem Spiel den längeren Atem? Für 3 Tage in Quiberon verfügt Filmemacherin Emily Atef mit Marie Bäumer, Birgit Minichmeier, Robert Gwistek als Stern-Interviewer und Charlie Hübner als Fotograf über ein eindrucksvolles Schauspielerquartett. Ob allerdings Romy Schneider Opfer der Medien war oder jemand, die auch geschickt mit ihrem Image spielte, die Frage bleibt ungeklärt. Im Film und auch in der Realität, denn die lässt sich mit Fiktion nicht klären. 3 Tage in Quiberon von Emily Atef. Empfehlenswert. Geile Typen. Jan Garko, Spitzname Monchi, über sich und seine Band. Ja, geile Typen, die sich in Vorpommern getroffen haben und nichts anderes zu tun hatten, als in der Bushaltestelle abzuhängen und dann Mucke gemacht haben und sich gegen Faschos engagiert haben. Jan Garko ist keine Frage jemand, der hervorragend mit der Kamera kann. Das beweist er in der Doku Wildes Herz. Ein charismatischer Selbstdarsteller. Charlie Hübner, der Schauspieler, der in 3 Tage in Quiberon den Fotografen Lebeck spielt, ist hinter die Kamera getreten. Sein Film Wildes Herz zeichnet das Porträt des wuchtigen Frontmanns der Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. Wildes Herz zeigt den politischen Sänger als jemand, der gegen den Rechtsruck im Land mit Charisma und dampfenden Beats kämpft. Ausländer- und Flüchtlingsfeindlichkeit, sagt Monchi, das geht gar nicht. Natürlich lassen wir Leute nicht verrecken, ja. Selbstverständlich lassen wir die Leute nicht verrecken. Punkt. Und dann hat eine Gesellschaft, damit sich nicht zurechtzufinden, da wird es 1000 Probleme geben, aber die hat man auszufechten, ja. Dabei wirkt Monchi in Wildes Herz durchaus nicht wie der reine Held. Als Mitbewohner in einer WG ist der Typ eine Krankheit, sagt sein Mitbewohner. Und Monchi ist auch keineswegs ein Chorknabe, wenn er sagt: Also ich habe so viel Rassismus, so viel Sexismus in meinem Kopf, das ist unglaublich. Bloß ich sag das halt auch öffentlich, versuche damit irgendwie umzugehen, oder so, weißt du? Selbstkritische Zwischentöne in dieser mitreißenden Doku Wildes Herz, in der Filmemacher Charlie Hübner keinen Hehl daraus macht, dass er begeistert ist von Monchi und Feine Sahne Fischfilet und der politischen Arbeit, die die mit ihren Auftritten machen. Was gut zu verstehen ist auch, wenn man nicht unbedingt mit Monchi, diesem wuchtigen Narzissten, in einer WG zusammenwohnen möchte. Wildes Herz von Charlie Hübner. Empfehlenswert. Ja. Leila ist wütend. Beim Fußballspiel beispielsweise als Linienrichterin, wenn sie mit dem Schiri aneinander gerät. Hör auf, immer so mit deiner Fahne rumzuwedeln. Hör du auf, mit deinem Finger an meinem Gesicht rumzuwedeln. Hey, Ruhe jetzt. Kriegst du zu Hause nicht genug Aufmerksamkeit, ist es das? Die 18-jährige Muslima Leila mit marokkanischen Wurzeln, geboren in Amsterdam, hat liberale Eltern, steht kurz vor dem Abitur, ist aber mit ihrem Leben in dieser westlichen Überflussgesellschaft vollkommen unzufrieden. Geh wieder zu Papa zurück. Liebling, Hass hat noch keinem etwas genützt. Leila heiratet einen Islamisten und geht mit ihm in den Nahen Osten, um dort mit der Realität einer politischen und religiösen Welt konfrontiert zu werden, die sie vollkommen überfordert, vor allem aber desillusioniert und die sie nur mit Glück überlebt. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der Selbstmordattentäter wird. Nein, nicht du, tu das nicht! Die niederländische Regisseurin Mieke de Jong beschreibt in ihrem eindrucksvollen Film Leila M. den Radikalisierungsprozess, den ihre Figur durchmacht, und konzentriert sich dabei ganz auf die junge Frau, die Ventile für ihre Wut sucht und letztlich scheitert. Dabei geht es nicht darum, Leilas Weg gut zu heißen oder ihn zu verurteilen, sondern der eindrucksvollen Präzision dieser filmischen Erzählung zu folgen. Leila M. von Mieke de Jong. Empfehlenswert.